Herzlich willkommen heute zum Vortrag zur Kritik von Hartz IV und zur Geschichte des deutschen Sozialstaates, wofür Lukas Hohlfeld hier ist, der dann nach einer kurzen Einleitung auch seine Gedanken vorstellen wird. Aber ganz kurz zur Einführung. Mit dem Jahreswechsel feierte das vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, besser bekannt als Hartz IV, den 10. Jahrestag seiner Einführung. Im Moment beziehen allein 4,3 Millionen Menschen Hartz IV, weitere 1,7 Millionen Sozialgeld und, das erstaunt bei derzeit offiziell, nur 2,8 Millionen Arbeitslosen. Die Agenda 2010, Hartz IV, die Arbeitsagenturen und Jobcenter haben Deutschland in der internationalen Konkurrenz einen Vorteil verschafft. Kapitalkonzentration, Niedriglohn und Exportüberschuss sichern die deutsche Vormachtstellung ökonomisch in Europa. So sagte der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder 2005 über die deutschen Reformen: Wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, die es in Europa gibt. Und wir haben bei der Unterstützungszahlung Anreize dafür, Arbeit aufzunehmen, sehr stark in den Vordergrund gestellt. Man sollte sich über Anreize im Spätkapitalismus keine Illusionen machen. Eine Personalmanagerin drückte die Konsequenz von Anreizen in dem Dokumentarfilm Work Hard, Play Hard mit den Worten Induktion von Leidensdruck aus. Induktion von Leidensdruck, das betrifft die von der Arbeit Ausgeschlossenen wie die in den Niedriglohnsektor Gedrängten. Der aktivierende Sozialstaat, wie es euphemistisch heißt, zeichnet sich durch eine Reihe von Demütigungen und Zumutungen aus. Die Arbeitsagenturen und Jobcenter sind keine Behörden im klassischen Sinne. Ihre Struktur entspricht einem Unternehmen auf dem Markt. Mittels Zielvorgaben, Controlling und Benchmarking sollen die Ausgaben gesenkt werden. Das Führungspersonal, welches an einer eigenen Hochschule mit zwei Standorten ausgebildet wird, coacht die Masse der Sachbearbeiter. Diese sind immer öfter mit befristeten Verträgen ausgestattet und mit hohen Zielvorgaben konfrontiert. Die sogenannten Ermessensspielräume in den Hartz-Gesetzen lassen diesen unter Druck stehenden Angestellten die Möglichkeit, alle Unzulänglichkeiten ihrer eigenen Arbeitssituation in Form von Sanktionen und Ähnlichem gegen die Erwerbslosen zu richten. Willkür und Sadismus werden von der Institution gefördert. Begleitet wird dies von einer medialen Kampagne gegen Arbeitslose, die über die ausgebauten PR-Abteilungen der Arbeitsagenturen und Jobcenter von großen Teilen der bundesdeutschen Presse getragen wird. Damit kurz zur Einführung, wie sich das mit Hartz IV verhält, meines Erachtens im Moment. Und dann wird Lukas das Ganze jetzt noch etwas im Kontext geschichtlich und theoretisch darstellen. Lukas ist Mitglied des Bildungskollektives, was erst kürzlich eine Veranstaltungsreihe auch zu 10 Jahren Hartz IV organisiert hat. Vielen Dank, Lukas. Und ja, vielen Dank für die Einleitung und danke für die Einladung. Ich würde ein paar Vorbemerkungen machen. Zum einen, der Vortrag, den ich jetzt halten will, der war ursprünglich konzipiert als Einleitungsvortrag zu dieser Veranstaltungsreihe, die Jakob eben erwähnt hat. Diese Veranstaltungsreihe war organisiert vom Bildungskollektiv. Das ist ein kleiner linksradikaler Bildungsverein, der in Erfurt und Jena und in Weimar ansässig ist. Und wir haben halt irgendwann Ende des letzten Jahres halt irgendwie mitbekommen, okay, Hartz IV, das jährt sich jetzt 10 Jahre. Irgendwie ist das ganz schön krass und das ist irgendwie ein Thema, das uns eigentlich alle unmittelbar betrifft und deswegen wollten wir gerne was dazu machen. Und dann war es uns gleichzeitig wichtig, und das war mir auch wichtig, dass wir jetzt nicht nur Leute einladen, die dann sozusagen als Spezialisten was zu diesem Thema erzählen, sondern dass wir uns selber halt irgendwie so ein paar Thesen erarbeiten und das habe ich dann halt irgendwie in diesem Einleitungsvortrag halt vorgestellt. Man merkt das dem Vortrag an, dass es so ein Einleitungsvortrag ist, weil ganz viele Aspekte von Hartz IV, die man jetzt noch viel ausführlicher darstellen müsste, die sind dann halt als extra Punkte in der Reihe vorgekommen und die habe ich dann deswegen sozusagen nur angedeutet. Ich denke aber, in der Thesenhaftigkeit lädt der Vortrag dann trotzdem zur Diskussion ein. Genau. Dann wollte ich noch dazu sagen, man hört das vielleicht an meiner Stimme, ich bin etwas erkältet und stehe auch so ein bisschen neben mir. Ich hoffe, ich halte das so durch, mit der Stimme vor allen Dingen. Wenn ich irgendwie so mich ein bisschen verhaspel oder so, dann liegt das, kann ich das auf die Krankheit schieben. Ja, was habe ich heute vor? Wie gesagt, ich will einige Thesen zur Kritik an Hartz IV und zur Geschichte und Funktion des Sozialstaats vorstellen. Also das sind Thesen, die ich mir einfach im Laufe meiner Lektüre zum Thema erarbeitet habe und die ich gerne zur Diskussion stellen würde. Der Ausgangspunkt ist für mich dabei eine bestimmte Art von Kritik an Hartz IV. Also mir ist es öfter so begegnet, dass Kritik an Hartz IV unter dem Stichwort läuft, Hartz IV, das ist Abbau bzw. Demontage des Sozialstaates. Und ich würde diese These gern zum Ausgangspunkt nehmen, weil ich denke, zum einen trifft dieses Stichwort vom Abbau etwas, zum anderen geht es aber in eine Richtung, die ich für verkehrt halte. Also ich denke, das trifft dahingehend was, dass Hartz IV tatsächlich mit einem Abbau bzw. mit einer Kürzung von sozialstaatlichen Transferleistungen verbunden ist. Aber ich denke, diese Aussage ist dahingehend verkehrt, dass Hartz IV keinesfalls ein Abbau des Sozialstaats als solchen ist. Im Gegenteil, ich würde sagen, Hartz IV erfüllt auf neue Weise Funktionen, die seit jeher dem Sozialstaat zukommen. Und ich glaube deshalb, wenn man Hartz IV gut kritisieren will, dann muss man auch eine grundsätzliche Kritik des Sozialstaats üben. Das muss ich natürlich begründen und ich will das auch versuchen und will dafür in folgenden Schritten vorgehen. Zuerst will ich ganz allgemein die Frage beantworten, was ist Hartz IV? Also das fasse ich einfach nur nochmal zusammen. Ich würde halt diese vier Hartz-Gesetze einfach nochmal durchgehen und zusammenfassen. Dann will ich einige Überlegungen zum Staat der bürgerlichen Gesellschaft anstellen und vor allem fragen, warum der bürgerliche Staat als Sozialstaat auftritt. Und dafür will ich einen kurzen Ausflug in die Geschichte des deutschen Sozialstaats machen, mit einigen Lücken und Auslassungen, selbstverständlich. Dann will ich zusammenfassend einige Grundcharakterzüge bzw. Funktionen des Sozialstaats skizzieren und will dann zum Ausgangspunkt zurückkommen und fragen, okay, was ist dann eigentlich das Neue an Hartz IV? Also ich beginne mit dem ersten Punkt, was ist Hartz IV? Und das ist natürlich verbunden mit der Frage, was ist die Agenda 2010? Also wenn von Hartz IV die Rede ist, dann ist im gleichen Atemzug meistens auch die Rede von der Agenda 2010. Und dieses Stichwort Agenda 2010, das bezeichnet ein allgemeines europäisches Programm, das Europa zu einem effizienten Gesamtwirtschaftsstandort machen sollte. Während die Hartz-Reformen, also Hartz I bis IV, die Bezeichnung für die konkrete gesetzliche Umsetzung dieses Programms in Deutschland bezeichnet. Der Name Agenda 2010 geht zurück auf einen Sondergipfel der EU-Regierung, der 2000 in Portugal stattgefunden hat. Und auf diesem Gipfel wurde eine gemeinsame Agenda beschlossen, deren Ziel es war, die EU bis 2010, also daher kommt der Name, zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. In Deutschland hat den Impuls dieser Agenda vor allen Dingen die Bertelsmann-Stiftung aufgenommen, die auch in der konkreten Gestaltung der Hartz-Reform eine wichtige Rolle gespielt hat. Also man kann sagen, die Bertelsmann-Stiftung, das ist so eine Art Think Tank des deutschen Kapitals. Und die Bertelsmann-Stiftung hat also die erstmal ganz allgemein formulierten Anforderungen der Agenda 2010 dann zu einem konkreten Forderungskatalog ausgearbeitet. Und dieser Forderungskatalog wurde dann von der rot-grünen Regierung unter Schröder in den Jahren 2003 bis 2005 weitestgehend umgesetzt. Diese Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialstaatsreform, die man neben dem Jugoslawienkrieg gut und gerne als das wichtigste Projekt der rot-grünen Regierung bezeichnen kann, firmierte dann unter dem Namen Agenda 2010. Und Schröder hat die Agenda 2010 zum ersten Mal in einer Rede im Jahr 2003 verwendet. Also das war diese berühmte Agenda 2010-Rede. Wobei die Stoßrichtung von Anfang an ziemlich klar war. Es ging darum, bessere Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und mehr Beschäftigung zu schaffen, wobei eine umfassende Erneuerung des Sozialstaats notwendig sei. Interessant ist, wie die Durchsetzung des Programms der Agenda 2010 innerhalb der politischen Landschaft durchgesetzt wurde. Innerhalb der SPD war die Agenda 2010 sehr umstritten. Also es war gewissermaßen eine Zerreißprobe der Partei. Offensichtlich stand diese Agenda sogar in einem Widerspruch zum Selbstverständnis großer Teile der Sozialdemokratie. Und das ist was, was wir vor kurzem gerade so ähnlich auch in Frankreich erlebt haben, wo gerade sozusagen eine strukturverwandte Sozialgesetzgebung durchgedrückt wird. Bei den Grünen, die sich als Protestpartei ja ursprünglich eigentlich links von der SPD verortet hat und die jetzt zum ersten Mal einer Bundesregierung beteiligt war, bei denen war die Agenda 2010 offensichtlich kein so großes Problem. Das Programm wurde ohne größere interne Quälereien von der Partei getragen. Und was noch interessant ist, CDU, CSU und FDP, die damals in der Opposition waren, die haben die Agenda 2010 ebenfalls unterstützt. Also man kann sagen, das war eigentlich sozusagen, sozusagen über die Koalition hinausgehendes Bündnisprojekt aller etablierten Parteien. Okay, was ist also die konkrete Stoßrichtung der Agenda 2010? Das Hauptrezept der Agenda war so formuliert: Um mehr Wachstum zu erreichen und die Arbeitslosenzahlen zu verringern, muss die Wirtschaft angekurbelt werden. Wie kann man die Wirtschaft ankurbeln? Vor allen Dingen, indem man die Rahmenbedingungen für die Arbeitgeber verbessert, die ja schließlich über Einstellung oder Entlassung entscheiden. Wie verbessert man die Rahmenbedingungen für Arbeitgeber? Die Agenda 2010 sah eine Lockerung des Kündigungsschutzes sowie eine Senkung der sogenannten Lohnnebenkosten vor, also des Arbeitgeberanteils, der in die Sozialkassen geht. Das heißt, anders gesagt, die Zahlungen im Bereich der Kranken- und Rentenversicherung wurden mit der Agenda 2010 immer mehr von den Zahlungen der Versicherten abhängig gemacht. Für viele war das dann vor allem konkret spürbar durch die sogenannte Praxisgebühr. Dann gab es auch eine Reihe von Förderungsmaßnahmen, die unter dem Stichwort Stärkung des Mittelstands liefen. Das war was, was der Rot-Grün-Koalition ganz wichtig war, dass also Hartz IV sollte insgesamt oder die Agenda 2010 sollte insgesamt auch ein Projekt zur Stärkung des Mittelstandes sein. Und diese Förderungsmaßnahmen hießen zum Beispiel die Bedingungen für Betriebsgründungen zu verbessern. Und auch im Bereich der Berufsausbildung gab es einige Förderungsmaßnahmen. Also zum Beispiel wurden Betrieben die Bedingungen erleichtert, Lehrlinge aufzunehmen. Oder zum Beispiel wurde auch der BAföG-Satz erhöht in dieser Folge. Parallel zur Förderung des Mittelstandes war auch der Ausbau des Niedriglohn- und Leiharbeitssektors vorgesehen. Ein Umstand, den Schröder auch nach seiner Zeit als Bundeskanzler immer wieder selbststolz hervorgehoben hat, so wie Jakob das in der Einleitung auch vorgelesen hat. Zur konkreten Umsetzung der Agenda 2010 und vor allem für ein gesetzliches Rahmenprogramm zur Reform des Arbeitsmarktes im Sinne der Agenda 2010 hat sich dann im Februar 2002, also nachdem die rot-grüne Koalition bereits 4 Jahre in der Regierung war, hat sich dann eine Kommission zusammengetan, die aus Vertretern der Gewerkschaften, der Politik und der Unternehmer zusammengesetzt war und die unter der Leitung von Peter Hartz tagte, ein erfolgreicher Manager und Vorstandsmitglied bei VW. Diese Kommission hat im Geiste der Agenda 2010 ein Programm zur Reformierung des Arbeitsmarktes und des Sozialstaates formuliert, das dann in 4 Phasen umgesetzt wurde, nämlich den 4 Gesetzen für moderne Dienstleistungen im Arbeitsmarkt, also das, was dann Hartz I bis IV genannt wurde. Hier auch nebenbei interessant, neben der offiziellen Hartz-Kommission wurde parallel ein nicht öffentlicher Arbeitskreis unter dem Titel Reform der Arbeitslosen- und Sozialhilfe gebildet, der eine erhebliche Mitwirkung an der Formulierung des Hartz-Programms hatte und der wiederum maßgeblich unter dem Einfluss der Bertelsmann-Stiftung stand. Diese 4 Gesetze für moderne Dienstleistungen sind eigentlich ganze Gesetzespakete. Deswegen würde ich die jetzt nur kurz zusammenfassen und würde einfach versuchen, die Aspekte, die ich da für wichtig erachte, hervorzuheben. Wesentlich an Hartz I sind meines Erachtens 2 Aspekte. Erstens die rechtliche Erleichterung für Leiharbeitsfirmen, Kunden kurzfristig und zu niedrigen Löhnen an Betriebe verleihen zu können. Und zweitens die Kopplung der Bundesagentur für Arbeit mit sogenannten Personal Service Agenturen, also eigentlich Leiharbeitsfirmen, die im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit Arbeitslose an Firmen vermitteln. In Hartz II wurde die Erhöhung der Beitragssätze der gesetzlichen Krankenkassen festgelegt. Es wurden die sogenannten Ich-AGs ins Leben gerufen. Also dieses Modell, man macht sich selbstständig, kriegt dafür eine Förderung, ist raus aus der Arbeitslosenstatistik und ist sozusagen sein eigener Arbeitsgeber, dafür natürlich dann auch für das damit verbundene Risiko selber verantwortlich. Und es wurde die Einrichtung der sogenannten Jobcenter festgelegt. Zu den Jobcentern muss man sagen, erstmal auffällig ist da die englische Bezeichnung und die Hartz-Kommission hat hier tatsächlich diesen Namen nach dem englischen Vorbild gewählt. Also was dahingehend interessant ist, dass man daran sieht, dass die Agenda 2010 tatsächlich ein gesamteuropäisches Projekt ist. Die Zusammenlegung von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, die wurde nämlich zuerst in England eingeführt, was dort im Gegensatz zu Deutschland zu erheblichen Klassenkämpfen geführt hat. Und ich denke, dass dass das in England früher passiert ist, daraus hat Deutschland ganz viel gelernt und hat sozusagen versucht, das immer konsensorientiert halt irgendwie durchzusetzen. Also es war Ganz wichtig für die rot-grüne Regierung, einerseits sozusagen die rechte Opposition mit einzubeziehen, und die haben die selbst mitdiskutieren lassen an Gesetzesentwürfen, für die, wo die Opposition gar nichts hätte mitreden müssen. Und andererseits halt irgendwie der Schulterschluss mit den Gewerkschaften, und dass das sozusagen auch mit den Gewerkschaften zusammen durchgesetzt wird und dass die Gewerkschaften da immer auch in verschiedenen Gremien, die mit Hartz IV zu tun haben, vertreten sind. Zu den Jobcentern muss man sagen, erstmal auf, Quatsch, das hatte ich schon. Also genau, was bedeutet also die Einrichtung der Jobcenter? Früher gab es zwei Institutionen. Das Arbeitsamt war für Arbeitslose zuständig und das Sozialhilfeamt war für Leute zuständig, die aus irgendwelchen Gründen unter dem Existenzminimum liegen und deswegen auf Unterstützung angewiesen sind. Die Jobcenter waren jetzt für beide Aufgaben zuständig, also Arbeitslosenversicherung, Arbeitsvermittlung und Bedarfssicherung. Das handelte sich also um eine Verschlankung der bürokratischen Strukturen. Zusätzlich wirtschaften die Jobcenter jetzt wie ein privates Unternehmen, und das ging auch mit einer Modernisierung des Arbeitens in diesem Bereich einher. Also die umfassende Digitalisierung der Statistiken und Zuständigkeiten, und das heißt gleichzeitig auch eine verschärfte Überwachung der Jobcenter-Mitarbeiter. Dann gab es Hartz III. Darin wurde neu festgelegt, wem die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter unterstellt sind. Und die Lohnklassen für diese Leute wurden neu festgelegt. Wobei ich sagen muss, das ist das Gesetz, das Hartz-Gesetz, bei dem ich am wenigsten durchblicke. Und wo ich die Relevanz, also die ist mir nicht ganz klar. Wenn da nachher noch jemand Näheres dazu weiß, kann man das vielleicht einfach mal ergänzen. Das würde mich auch interessieren. Das Herz der Hartz-Reform war aber dann, wie schon gesagt, das vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, Hartz IV, wo die Zusammenlegung von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe geregelt wurde. Also bisher war es so geregelt, dass man, wenn man von einer festen Anstellung in die Arbeitslosigkeit gerutscht ist, dass man dann ein Arbeitslosengeld bekommen hat, das einen bestimmten Prozentsatz des vorher bezahlten Lohns betrug. Dieses Geld hat man dann über einen gewissen Zeitraum bekommen. Das hing davon ab, wie lange man in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hatte. Und das wurde nun erheblich geändert. Also der Zeitraum, in dem man das an den vorherigen Lohn gekoppelte Arbeitslosengeld bekommt, wurde nun für alle Leute gleichermaßen auf 18 Monate gekürzt. Also das Sozialversicherungssystem, wie es vorher bestand, das war dreigliedrig. Also es gab halt zum einen, wie gesagt, das Arbeitslosengeld. Das hat man 32 Monate bekommen, wenn man sozusagen versicherungspflichtig beschäftigt war lang genug, und hat dann 60% bzw. 67% des vorherigen Lohns bekommen. Wenn diese 32 Monate, also diese höchste Zeit halt um waren, danach hat man Arbeitslosenhilfe bekommen. Das waren dann 53% bzw. 57%, und das lief dann unbefristet. Also das konnte durchaus vorkommen, dass man dann bis zum Renteneintritt Arbeitslosenhilfe bekommen hat. Wer vorher nicht lang genug versicherungspflichtig beschäftigt war oder wer nicht erwerbsfähig war, also zum Beispiel Behinderte, die erhielten von Anfang an Sozialhilfe. Das war sozusagen das Niedrigste. Und sozusagen diese Veränderung, die Hartz IV bezeichnet ist, dass eigentlich sozusagen, also der zweite Punkt, die Arbeitslosenhilfe, wurde gestrichen und stattdessen gab es halt das Arbeitslosengeld II. Das heißt, alle, die sozusagen eigentlich auf Arbeitslosenhilfe sozusagen angewiesen sind, die sind auf den Status der Sozialhilfe hinuntergerutscht. Also es war jetzt so vorgesehen, dass man nach diesem, genau, wie gesagt, also das Arbeitslosengeld wurde sozusagen gleichermaßen auf 18 Monate gekürzt, und es war so vorgesehen, dass man nach diesem Jahr Arbeitslosengeld, das sogenannte Arbeitslosengeld II, beantragen kann, und das ist das, wozu man dann Hartz IV sagt. Also wenn ich sage, ich bekomme Hartz IV, dann heißt das, ich beziehe Arbeitslosengeld II. Die Bewilligung von Arbeitslosengeld II war aber jetzt an ganz bestimmte Bedingungen gekoppelt. Zum ersten Mal ist ganz groß das Stichwort der Bedürftigkeit, das besagt, man bekommt Arbeitslosengeld nur dann, wenn man über keinerlei sonstiges Vermögen verfügt, das heißt auch dann nicht, wenn ich mir aus der Zeit, als ich noch gearbeitet habe, und dann aus der Zeit, als ich Arbeitslosengeld 1 bekommen habe, wenn ich mir da in dieser Zeit auf eigene Faust noch etwas Geld zurückgelegt habe, und das betrifft halt alles Gespartes, Lebensversicherung, Wertgegenstände, Eigenheim, wenn man ein zweites Auto hatte oder sowas. Ich fand das, also ich beziehe selber Arbeitslosengeld 2 und ich finde es bei den Anträgen immer relativ interessant, wenn man zum Beispiel auch angeben soll, ob im Haushalt so wertvolle Gemälde drin sind. Also das wird dann auch mit berücksichtigt. Zur Feststellung der Bedürftigkeit wurden jetzt auch neue Seiten aufgezogen. Um die Bedürftigkeit feststellen zu können, wurde erstmal das Kontogeheimnis für Arbeitslose aufgehoben. Man muss sich komplett nackig machen, in was für Zusammenhängen, mit welchen Partnern etc. ich zusammenlebe. Und das wird notfalls durch Hausbesuche geprüft. Und wenn ich da nicht mitmache, drohen die berühmten Sanktionen. Gleichzeitig ist der Bezug von Arbeitslosengeld 2 daran gekoppelt, dass der Empfänger glaubhaft wieder nach einer Arbeit sucht. In diesem Zuge wurden die Regelungen für die Zumutbarkeit einer Arbeit erheblich verschärft. Also vorher war es so, dass man sozusagen, wenn man von dem Arbeitsamt eine Tätigkeit in ein Lohnarbeitsverhältnis vermittelt wird, dann ist das wichtig, dass sozusagen der ortsübliche Lohn da eingehalten wird oder Tarifverträge. Und diese Kopplung wurde jetzt auch mit dem Arbeitslosengeld 2 aufgehoben. Das heißt, es wurde eigentlich gesagt, eigentlich darf man kein Jobangebot ausschlagen, wenn es nicht sittenwidrig ist, unabhängig davon, ob ich zum Beispiel total überqualifiziert bin. Genau. Okay, ich will also nochmal zusammenfassen, worin die Tendenz der Hartz-Reform besteht. Es geht einerseits um die Förderung und den Ausbau des Leiharbeits- und Billiglohnsektors, um die Leute, egal zu welchen Preisen, Arbeit zu bekommen. Und das wurde vor allen Dingen forciert auch durch die Kopplung von Leiharbeitsfirmen an die offizielle Arbeitsvermittlung. Es geht um eine Verschlankung und damit um eine Effizienzsteigerung derjenigen Institutionen, die dafür zuständig sind, die Arbeitslosen wieder in Arbeit zu bringen. Und für dieses Anliegen gibt es eine Ausweitung der Verfügungsrechte dieser Institutionen, die Arbeitslosen auszuschnüffeln und zu kontrollieren. Und des Weiteren ist die Stoßrichtung der Hartz-Reform die Ausschöpfung aller individuellen Ressourcen zum Zweck der Entlastung der staatlichen Sozialkassen. Und ich denke, das ist auch die generelle Botschaft von Hartz IV. Du bist selbst dafür verantwortlich, in welcher Situation du bist, und musst selbst dafür sorgen, dass du da auch wieder rauskommst. Und zuletzt, wie du da wieder rauskommst, das sollte mit deinen persönlichen Präferenzen am wenigsten zu tun haben. Du musst das nehmen, was dir angeboten wird. Ansonsten hast du mit Sanktionen zu rechnen. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt, Anmerkungen zum Staat. Wir sehen also, dass der Staat mit Hartz IV Maßnahmen ergreift, die auf ein Problem reagieren, das er vorher gehabt haben muss. Offensichtlich lag ihm das Geld, das er für die ganzen Arbeitslosen ausgeben musste, schwer auf der Tasche. Und es musste etwas getan werden, dass die dazu animiert werden, die staatlichen Leistungen nicht als selbstverständlich anzunehmen, sondern stattdessen selbst tätig zu werden und selbst für das Auskommen zu sorgen. Nun muss man sich allerdings die Frage stellen, wenn dem Staat die ganzen sozialstaatlichen Leistungen zu teuer geworden sind, von denen das Arbeitslosengeld nur ein Faktor ist, wie ist er dann überhaupt auf die Idee gekommen, mit so etwas anzufangen? Hierfür lohnt sich ein kurzer Blick in die Geschichte. Dass die ersten Formen von Sozialstaatlichkeit nicht ein Geschenk an die armen Arbeiter gewesen ist, ist eine Tatsache, die noch relativ bekannt ist. Zum ersten Mal war in Deutschland von einer Sozialgesetzgebung unter Bismarck die Rede. Bismarck hat es selbst relativ offen formuliert, dass es dabei nicht darum ging, die sozialen Probleme zu lösen, die durch die entstehende kapitalistische Produktionsweise aufgekommen waren, sondern darum, die Macht der Arbeiterbewegung zu brechen, die ebenfalls aufgrund dieser Probleme begonnen hatte, sich zu organisieren. Bismarck hat, um der drohenden Macht der Arbeiterbewegung etwas entgegenzusetzen, zwei Schritte unternommen, die nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können. Auf der einen Seite die Sozialistengesetze, die von 1878 bis 1890 in Kraft waren und die sämtliche sozialistischen oder sozialdemokratischen Organisationen untersagten und umfassende Möglichkeiten zur Kriminalisierung und Zerschlagung der Arbeiterbewegung vorsahen. Auf der anderen Seite die Sozialgesetzgebung, die auf die Not der Arbeiter reagieren sollte, die sich im Zuge der Industrialisierung verschärft hatte. Und die Sozialgesetzgebung hatte vor allem drei Bestandteile: die Einführung der Krankenversicherung im Jahr 1883, die Unfallversicherung im Jahr 1884 und die gesetzliche Rentenversicherung im Jahr 1891. Bismarck selbst hat kein Blatt vor den Mund genommen, welchen Zweck diese Sozialgesetzgebung hatte. Parallel zur Zerschlagung der Arbeiterorganisationen sollten die Arbeiter an den Staat gebunden werden. Und es gibt ja diesen berühmten Ausspruch von Bismarck, dass die Arbeiter nicht nur ihre Ketten, sondern auch ihre Renten zu verlieren haben sollen. In der bismarckischen Sozialgesetzgebung ist ein Punkt entscheidend, der auch bis heute charakteristisch für den Sozialstaat ist. Wenn es eine Kranken-, eine Unfall- und eine Rentenversicherung gibt, dann müssen die Arbeiter in ihrer Beziehung zu diesem Versicherungswesen als Einzelne dastehen. Die Leistung und die Höhe der Leistung werden von der individuellen Einzahlung in die jeweiligen Kassen abhängig gemacht. Das heißt, die im Krankheitsfall oder im Fall der altersbedingten Arbeitsunfähigkeit gezahlten Leistungen sind gestaffelt nach Einkommen. Ich werde später darauf zurückkommen, was das bedeutet. Erklärtes Ziel der Bismarckschen Sozialgesetzgebung war es also, die Arbeiterklasse als einen zu berücksichtigenden Faktor an den Staat zu binden und andererseits ihre unabhängige Organisierung zu unterbinden. Es ist bekannt, dass diese Rechnung nicht ganz aufgegangen ist, denn vor allem die Gewerkschaften hatten bis zum Ersten Weltkrieg einen enormen Zuwachs zu verzeichnen und wurden somit zu mächtigen Organisationen, Organisationen freilich, die politisch noch nicht als legitime Vertretung der Arbeiter anerkannt waren. Das sollte sich erst im Zuge des Ersten Weltkrieges ändern. Im Zuge des Ersten Weltkriegs hat der Sozialstaat einen erheblichen Ausbau erfahren. Vielleicht kann man sagen, dass wir den klassischen Sozialstaat, wie ihn sich viele Linke auch gerne zurücksehen, dass der im großen Maße dem Ersten Weltkrieg zu verdanken ist. Der Erste Weltkrieg hat einen enormen Umbruch in der gesamten Ökonomie bedeutet und ich würde hier vor allem zwei kriegsbedingte Faktoren nennen. Einerseits musste ein großer Teil der Produktion auf Kriegsproduktion umgestellt werden. Das heißt, die Front muss nicht nur mit Waffen, sondern mit allerlei anderen kriegswichtigen Gütern versorgt werden, die natürlich irgendjemand herstellen muss. Zum anderen hat der Krieg zu einem enormen Verschleiß an Arbeitskräften geführt, einfach weil die Arbeiter als Soldaten an der Front verheizt wurden, was zu einer noch nie dagewesenen Situation geführt hat, dass nämlich die Nachfrage nach Arbeitskräften größer war als das Angebot, was ein unglaublicher Machtvorteil für die Arbeiter gewesen ist. Also wenn sozusagen die Nachfrage nach Arbeitskräften höher ist, dann fällt das viel mehr ins Gewicht, wenn man sagt, nee, unter den Bedingungen arbeite ich nicht oder zu diesem Zweck arbeite ich nicht. In dieser Situation reicht es nicht, auf einen allgemeinen Patriotismus zu setzen, der zu Anfang des Ersten Weltkrieges ja sozusagen eingeschlagen hat wie eine Bombe. Die Kriegsführung nach außen setzte den inneren Frieden voraus und dieser sollte vor allen Dingen durch mehrere sozialgesetzliche Maßnahmen hergestellt werden. Zu nennen wäre das Hilfsdienstgesetz, das Männer zwischen dem 17. und 60. Lebensjahr, die nicht zum Militärdienst eingezogen waren, dazu verpflichtete, in kriegswichtigen Betrieben zu arbeiten. Das Gesetz zum militärischen Hilfsdienst hatte also einerseits eindeutig einen repressiven Charakter, in dem eine Art von Arbeitszwang festgelegt wurde. Gleichzeitig aber war in diesem Gesetz geregelt, dass alle kriegswichtigen Betriebe, in denen mehr als 50 Arbeiter beschäftigt waren, einen Arbeiterausschuss haben müssen. Diese Ausschüsse konnten in einem gewissen Rahmen ein Recht auf betriebliche Mitbestimmung wahrnehmen und konnten auf die Beseitigung von Missständen der Arbeitsbedingungen hinwirken. Es handelt sich um die historische Vorform der Betriebsräte. Gleichzeitig war im militärischen Hilfsdienstgesetz die Anerkennung der Gewerkschaften festgeschrieben, die nun sogar nicht nur als Vertreter der in den Gewerkschaften organisierten Arbeiter, sondern als legitime Vertreter der gesamten Arbeiterschaft anerkannt waren. Ohne den Einfluss der Gewerkschaften auf die Arbeiter wäre die soziale Grundlage für den Ersten Weltkrieg niemals herzustellen gewesen. Die Gewerkschaften haben sich darauf eingelassen und damit den Kriegszielen des deutschen Staates implizit und zum Teil auch explizit zugestimmt. In vielen weiteren Betrieben wurden im Zuge des Krieges außerdem paritätisch besetzte Schlichtungskomitee eingerichtet. Das heißt, es wurde angesichts des Krieges alles dafür getan, um den sozialen Frieden zu wahren und soziale Konflikte zu besänftigen. Weitere Maßnahmen waren etwa die staatliche Erwerbslosenfürsorge, die von den Gewerkschaften überwacht wurde. Also auch hier schon sozusagen die Einbeziehung der Gewerkschaften, ganz wesentliches Element des Sozialstaats. Genau, und zum Beispiel auch das Verbot der Nachtarbeiter, der Bäcker. Nachtarbeit der Bäcker. Man kann sagen, dass diese Regelungen den Grundstein des Sozialstaats gelegt haben. Und ab diesem Zeitpunkt war eine kapitalistische Produktion ohne Sozialstaat nicht mehr zu denken. Also das hat sich in den meisten kriegsbeteiligten Ländern parallel und ähnlich entwickelt. Wobei natürlich England und Amerika da Ausnahmen sind, was ich jetzt aber einfach mal außen vor lasse. Also These ist, seinen Ausbau und seine Festigung hat der Sozialstaat durch den Ersten Weltkrieg gefahren. Eine Tendenz, die dann sich sozusagen nach dem Ersten Weltkrieg noch mehr fortgesetzt hat. Nach dem Ersten Weltkrieg etablierte sich ein Staat, der auf nie gekannte Weise in den sozialen Prozess der Gesellschaft und in alle Lebensbereiche eingegriffen hat. Eigentlich kann sozusagen Also genau, der Sozialstaat festigt sich jetzt nach dem Ersten Weltkrieg und kümmert sich ab nun um folgende Bereiche. Der Staat ist selber ein Faktor des Wirtschaftslebens geworden, indem er die Beziehungen innerhalb der Wirtschaft reguliert und selbst als Wirtschaftsunternehmer auftritt. Er setzt die Mietpreise fest und gibt Wohnungsbau in Auftrag. In der Industrie setzt er die Preise von Rohstoffen fest, etwa von Eisen, Kohle und Kali, was zu dem Zeitpunkt die wichtigsten Rohstoffe waren. Er beteiligt sich am Bank- und Kreditwesen. Er erhebt Steuern, die er nach der Höhe des Einkommens staffelt. Er legt in bestimmten Bereichen die Löhne fest und regelt die Arbeitszeiten. Er überwacht die Geburtenrate und kümmert sich um Angelegenheiten der Erziehung. Er setzt die Schulpflicht durch und regelt Angelegenheiten der Berufsausbildung. Er etabliert eine Kranken- und Unfallsversicherung, Invaliden- und Altersrente sowie Arbeitslosenversicherung. Er wird zum Vermittler in Klassenkämpfen. Er hat entscheidenden Einfluss auf Import und Export. Er überwacht Kartelle. Er wird selber zu einem Arbeitgeber in verschiedenen Gebieten. Und was nach dem Ersten Weltkrieg spezifisch ist, er übernimmt die Sorge für Kriegsgeschädigte und Hinterbliebene. Und zum Beispiel gehört auch die Kriegsdenkmalpflege zu seinem Aufgabenbereich. Na gut, also kann man sich jetzt fragen nach so einer Auflistung, ob man das jetzt toll finden soll, dass sich der Staat um so viele Sachen kümmert oder ob man eher Angst haben muss, dass sich der Staat eigentlich zu einem allmächtigen Akteur gemacht hat, der in alle Bereiche der Gesellschaft flexibel eingreifen kann. Ich würde eher Letzteres sagen. Auf jeden Fall muss man sich anschauen, unter welchen Bedingungen es eigentlich dazu kam, dass sich der Staat jetzt auch um so viele soziale Angelegenheiten kümmert. Ein Faktor ist natürlich, dass die reformistische Gewerkschaftsbewegung gestärkt aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen ist. Die Gewerkschaften waren jetzt offiziell anerkannt und galten als eine legitime Vertretung der gesamten Arbeiterschaft. Und das ist ja schon mal interessant, denn es ist ja bekannt, dass es zu jener Zeit jenseits der reformistischen Gewerkschaften eine ganze Menge von Arbeitern gab, denen ein paar sozialstaatliche Zugeständnisse auf keinen Fall gereicht hätten und die eher den gesamten Staat über den Haufen geworfen und eine kommunistische Produktion etabliert hätten. Es ist bekannt, dass es ab dem Ende des Ersten Weltkrieges in ganz Deutschland revolutionäre Erhebungen gab und dass die sozialdemokratische Regierung, die sich selbst zum Todfeind der Revolution erklärt hatte, keineswegs fest im Sattel saß. Ich will nur den Spartakusaufstand in Berlin erwähnen, die Münchner Räterepublik, die mitteldeutschen Märzkämpfe oder den Ruhraufstand. Diese Aufstände waren nicht zuletzt deswegen von einer realistischen Zuversicht gestärkt, weil ab 1917 in Russland eine Revolution erfolgreich durchgeführt werden konnte und nun damit begann, sich als reale Macht im Weltmaßstab zu konstituieren. Das heißt, die Revolution stand auf der Tagesordnung und war eine realistische Perspektive. Es ist bekannt, dass die sozialdemokratische Regierung in Deutschland auf diese Aufstände mit entschiedener Härte reagiert hat, sie brutal hat niederschlagen lassen und dabei nicht mal davor zurückgeschreckt ist, dafür rechtsradikale Freikorps zur Hilfe zu holen. Diese repressive Herangehensweise konnte jedoch nur ein Teil der Strategie sein, um die Gefahr einer Revolution zu bannen. Die Aufstände hatten gezeigt, dass die Arbeiterbewegung eine reale politische Macht war, mit der man auf jeden Fall zu rechnen hatte. Und der Staat, egal ob er von Sozialdemokraten oder von irgendjemand anderem regiert war, musste mit dieser Macht auf irgendeine Weise umgehen. Die Förderung und Einbindung der reformistischen Gewerkschaften waren hierbei ein wichtiger Bestandteil der integrativen Strategie. Der Staat hatte erkannt, dass die Gewerkschaften eine mäßigende Wirkung auf die Arbeiter ausübten und hielt es deswegen sogar als ein erstrebenswertes Ziel, alle Arbeiter in die Gewerkschaften zu integrieren. Gleichzeitig musste der Staat ein Stück weit auf die tatsächlichen Bedürfnisse und Nöte der Arbeiter eingehen und darauf zugehen, um die Konflikte, die damit verbunden waren, zu entschärfen. Eine Aufrechterhaltung, oder eigentlich muss man nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich sagen, eine Neuetablierung der herrschenden Ordnung war nur möglich, wenn die schreiende Not der Arbeiter ein Stück weit gelindert wird, wenn die Arbeiter nicht ausschließlich abhängig von Unternehmen und Fabrikherren sind, sondern der Staat dazwischen tritt und sich um die ärgsten Angelegenheiten kümmert. Ich will an diesem Punkt nochmal zusammenfassen, was für mich die Ursprünge des Sozialstaats im Ersten Weltkrieg über den Sozialstaat aussagen. Ich würde sagen, erstens ist der Sozialstaat nicht einfach eine Errungenschaft der Arbeiterbewegung, sondern er entstand ursprünglich einfach, könnte man so mal runterbrechen, als ein notwendiges Erfordernis des Staates, um überhaupt Krieg führen zu können. Zweitens würde ich sagen, nach dem Ersten Weltkrieg war der Sozialstaat ein Projekt, das nötig war, um die kapitalistische Wirtschaftsordnung gegen die revolutionären Bestrebungen neu zu etablieren und wieder sattelfest zu machen. Dies war möglich durch die Stärkung der reformistischen Gewerkschaften und ihre Bindung an den Staat bei gleichzeitiger repressiver Unterdrückung der autonomen und revolutionären Organisierungsversuche der Arbeiterklasse. Und drittens würde ich sagen, die Etablierung des Sozialstaats zeigt, dass der Staat nun gezwungen war, die Arbeiterklasse als politische Macht anzuerkennen. Diese Anerkennung nimmt die Form der institutionalisierten Integration in die kapitalistische Produktion an, mit dem Zweck und dem Resultat, die politische Macht der Arbeiterklasse zu neutralisieren. Ich komme jetzt zum dritten Punkt, Funktionen des Sozialstaats. Ich will jetzt einen großen historischen Sprung machen. Das heißt, ich überspringe einfach die Weiterentwicklung und Umbildung des Sozialstaats im Nationalsozialismus. Was, denke ich, ein verdammt spannendes Thema wäre, was aber auch einen eigenen Abend füllen würde. Und ich komme stattdessen zum Sozialstaat, wie er sich nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert hat. Bekanntlich hat es nach dem Zweiten Weltkrieg, wie in vielen westlichen Staaten, einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben. Und im Zuge dieses Aufschwungs haben sich die sozialstaatlichen Einrichtungen in der BRD stabilisiert. Sie wurden ausgebaut und haben eine systematische rechtliche Bestimmung erfahren. Und ab nun ist auch die Rede vom sogenannten Wohlfahrtsstaat. Ich würde sagen, die drei Hauptsäulen des Sozialstaats bestehen im Versicherungswesen, das heißt in der Krankenversicherung, der Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung. Die Krankenversicherungen wurden ausgebaut zu den rechtlichen Krankenkassen und es gibt jetzt eine Versicherungspflicht. Das heißt, jeder muss, wenn er sich nicht privat versichern kann, Mitglied in einer gesetzlichen Krankenkasse sein und jeder Lohnabhängige ist verpflichtet, in diese Kassen einzuzahlen. Auch bei der Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung ist man verpflichtet, einen Teil seines Lohns einzuzahlen, wenn man sich in einem Lohnarbeitsverhältnis befindet. Neben diesen offiziellen Sozialkassen gibt es eine Reihe von weiteren rechtlichen Bestimmungen und Institutionen. Es gibt zum Beispiel eine offizielle Arbeitsvermittlung. Das heißt, der Staat hat offensichtlich ein Interesse daran, die vorhandenen Arbeitskräfte anwenden zu lassen und er wirkt mit bei der Kombination verschieden qualifizierter Arbeitskräfte mit den jeweiligen Produktionseinrichtungen. Dann gibt es eine Reihe von arbeitsrechtlichen Vorschriften, zum Beispiel Kündigungsfristen, die für die verschiedenen Arbeitsbereiche jeweils unterschiedlich definiert sind. In manchen Fällen ist es so geregelt, dass man eine Abfindung bekommt, wenn man gekündigt wird. Es gibt einen Kündigungsschutz für werdende Mütter und einen besonderen Schutz für Leute, die besonders lange in einem Betrieb gearbeitet haben. Zu nennen wäre etwa auch der Diskriminierungsschutz auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, der Sozialstaat sorgt idealerweise dafür, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich nur ganz nüchtern anschauen mit dem wechselseitigen Interesse, das sie aneinander haben. Und andere Kriterien sollen eigentlich keine Rolle spielen, also zum Beispiel Geschlecht oder Herkunft. In manchen Bereichen ist auch ein Mindestlohn festgelegt. Inzwischen gibt es den gesetzlichen Mindestlohn, wobei dessen politische und ökonomische Bedeutung auch nochmal ein eigenes Kapitel wäre. Es gibt eine rechtliche Regelung des Klassenkampfes. Das heißt, es ist bis ins kleinste Detail rechtlich festgelegt, wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Zweifelsfall ein Kräftemessen veranstalten, bei dem am Ende eine Einigung etwa über die Lohnhöhe oder die Arbeitszeiten herauskommt. Und es gibt zum Beispiel eine geregelte Förderung des Familienlebens und des Kinderkriegens und daran anschließend eine staatliche Infrastruktur des Schul- und Ausbildungswesens. Das ist also ganz grob und holzschnittartig beschrieben, der Sozialstaat, wie wir ihn aus der Zeit seit dem Wirtschaftsausschwung nach dem Zweiten Weltkrieg kennen. Und ich will mir jetzt einige dieser Aspekte von Sozialstaatlichkeit nochmal genauer anschauen, sie charakterisieren und schauen, was an ihnen eigentlich deutlich wird. Wenn wir uns zum Beispiel das Versicherungswesen anschauen, also Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, dann würde ich sagen, es gibt zwei verschiedene Weisen, sich das anzuschauen. Man kann einmal sagen, eigentlich sind diese Versicherungen so eine Art Tauschakt, den jeder Einzelne eingeht. Also jeder zahlt über einen bestimmten Zeitraum einen seinem Einkommen entsprechenden Beitrag in die Kassen rein und dann im Zweifelsfall bekommt er das wieder ausgezahlt oder eben eine dementsprechende Leistung, wenn er darauf angewiesen ist. Also wenn er mal krank wird oder zwischendurch mal eine Zeit der Arbeitslosigkeit überbrücken muss oder wenn er so alt ist, dass er nicht mehr arbeiten kann, dann wird dieses Geld wieder ausgezahlt und dann kommt er über die Runden damit. Ich würde sagen, das ist eine ideologische Betrachtungsweise, die man parallel zum marxischen Begriff des Lohnfetischs Versicherungsfetisch nennen könnte. Ich würde eine andere Betrachtungsweise bevorzugen, und zwar folgende. Die Sozialkassen sind eine Umverteilung von Einkommen innerhalb der ganzen Lohnarbeiterschaft. Das heißt, der Staat nimmt einen Teil des Gesamteinkommens der Arbeiterklasse und legt das in eine zentrale Kasse. Mit diesem Geld werden dann diejenigen über die Runden gebracht, die aus irgendeinem Grund sich nicht durch Lohnarbeit selbst über Wasser halten können. Noch einmal anders formuliert: Der Sozialstaat reagiert mit den Sozialkassen auf den Umstand, dass die Lohnarbeiterklasse im Kapitalismus als solche nicht überleben könnte. Deshalb setzt der Sozialstaat ein Programm der Umverteilung des Mangels in Gang. Das heißt, die Lohnarbeiterklasse wird gezwungen, dafür aufzukommen, dass sie sich insgesamt reproduzieren kann und als Bestand von Arbeitskräften bestehen bleibt. Und nochmal ein bisschen anders formuliert: Der Sozialstaat lässt Proletarier für Proletarier aufkommen. Das heißt, er konstituiert damit eine praktische Klassensolidarität, die jedoch mit einer lebendigen oder auch nur bewussten Klassensolidarität nichts zu tun hat, sondern die Lohnarbeiter eigentlich noch mehr in Konkurrenz zueinander setzen. Zum Beispiel die, die es geschafft haben, eine Lohnarbeit zu ergattern, regen sich darüber auf, dass sie die Arbeitslosen mitbezahlen müssen. Die Jungen regen sich darüber auf, dass sie die Alten mitfinanzieren müssen. Die kinderlosen Arbeiter regen sich darüber auf, dass sie die Kitas mitfinanzieren müssen und so weiter. Und ich würde sagen, man muss sich noch einen anderen Aspekt vergegenwärtigen. Gerade der Sozialstaat mit seinem Versicherungswesen erpresst den eigentumslosen Teil der Bevölkerung dazu, alles dafür zu tun, eine Arbeit zu bekommen. Die Sozialkassen binden die Leute an ein lebenslanges Dasein im Lohnarbeitsverhältnis, denn du musst zum Beispiel muss man halt einfach mindestens 40 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, um später eine einigermaßen erträgliche Rente zu bekommen. Dass sich die Leute nicht in einem Leben mit Ersatzleistungen einrichten, dafür sorgt der Staat schon auf verschiedene Weise. Zum einen sind die Ersatzleistungen immer unterhalb eines gewöhnlichen Einkommens angesiedelt, meistens orientiert an dem, was Lohnarbeiter vorher bekommen haben. Zum anderen guckt der Staat schon ziemlich genau hin, ob dein Ersatzleistungsanspruch gerechtfertigt ist. Es wird kontrolliert, ob du wirklich krank bist, und du wirst energisch gedrängt, dir selbst wieder eine Arbeit zu suchen, wenn du mal aus dem Lohnarbeitsverhältnis rausgefallen bist. In letzter Zeit werden sogar die Alten zunehmend moralisch dazu verpflichtet, dem Gemeinwesen ihre noch vorhandenen Kräfte dienstbar zu machen. Das heißt also, der Sozialstaat verbietet eigentlich praktisch jegliche Existenzform jenseits des Lohnarbeitsverhältnisses. Und wenn es doch Bevölkerungsteile gibt, die aus irgendwelchen Gründen nicht in einem Lohnarbeitsverhältnis stehen, dann werden die mit größter Aufmerksamkeit umhegt, mit Repression und Förderung gleichermaßen bedacht und umfassend kontrolliert. Ich würde also sagen, der Sozialstaat ist eine Institution, die das Lohnarbeitsverhältnis, das niemals zu einem erträglichen und schönen Dasein führen wird, verewigt. Das kann man etwa auch sehen an den rechtlichen Bestimmungen, wie Arbeitskämpfe im Fall der Fälle zu erfolgen haben. Erstmal würde ich sagen, kann man daran, dass es überhaupt eine genaue rechtliche Bestimmung darüber gibt, wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sich im Streitfall zu verhalten haben. Daran kann man sehen, dass wir klar in einer Klassengesellschaft leben, was ja heutzutage auch von Kommunisten manchmal in Zweifel gezogen wird. Es ist hier rechtlich festgehalten, dass es einen Interessengegensatz zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern gibt, der ständig prozessiert und der hin und wieder durch ein gewisses Kräftemessen ausgetragen werden muss. Und dass es so ein Kräftemessen etwa im Zuge von Tarifverhandlungen immer wieder gibt, das legt Zeugnis davon ab, dass eine Lohnzahlung nicht etwas ist, wo es um die Bedürfnisse der Lohnempfänger geht, die irgendwie bemessen oder einkalkuliert würden, sondern dass die Lohnhöhe allein davon abhängt, was sich durchsetzen lässt. Das heißt, es ist ein Kräftespiel, in dem entschieden wird, so einen niedrigen Lohn akzeptieren die Arbeiter eines Betriebes oder eines Wirtschaftszweiges, oder so ein hoher Lohn lässt sich durch Streiks oder die Androhung eines Streiks erkämpfen. Dabei ist rechtlich gesehen vollkommen klar, ein Streik ist das letzte Mittel und ein Streik darf niemals ein anderes Ziel haben als eine Einigung. Das heißt, politische Streiks oder Streiks, die explizit die Schädigung eines Unternehmens zum Ziel haben, sind natürlich von vornherein verboten. Und ich würde sagen, daran lässt sich genau die Doppelgesichtigkeit des Sozialstaats ablesen. Der Sozialstaat erkennt die Lohnarbeiterschaft als politische Größe an, indem er ihr zuerkennt, ihre Lohnanforderungen auch in einem gewissen Rahmen durchzusetzen. Diese Anerkennung ist gleichzeitig aber eine Entschärfung der Lohnarbeiterklasse als politische Größe, in dem jegliche Ziele, die jenseits des Lohnarbeitsverhältnisses liegen, kategorisch ausgeschlossen sind. Und auch hier will ich nochmal eine kurze Zusammenfassung machen. Der Sozialstaat, das dazugehörige Versicherungswesen und die rechtlichen Regelungen des Arbeitskampfs legen Zeugnis davon ab, dass es in unserer Gesellschaft einen Interessengegensatz gibt, bei dem es eindeutig einen unterlegenen Part, nämlich die Lohnabhängigen, gibt. Und würde es keine staatliche Einhegung und Lenkung dieses Interessengegensatzes geben, dann wäre die Lohnarbeiterklasse kaum reproduktionsfähig. Die Arbeitskräfte würden unter dem Zugriff der einzelnen Kapitalfraktionen verschleißen. Aus diesem Grund gibt es sozialstaatliche Regelungen, die die unmittelbare Abhängigkeit der Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern entschärfen. An dem grundlegenden Interessensgegensatz und an der grundlegenden Unterlegenheit der Lohnarbeiter ändert das jedoch nichts. Ich will jetzt, bevor ich dann wieder zu Hartz IV zurückkomme, nochmal versuchen, die Funktion des Sozialstaats etwas analytischer zu fassen. Ich will also nochmal fragen, warum gibt sich der moderne kapitalistische Staat die Form eines Sozialstaats? Erstmal ist grundlegend zum Charakter des bürgerlichen Staats zu sagen, dass der im Wesentlichen zwei Funktionen hat. Zum einen die Funktion, die bestehende Sozial- und Wirtschaftsordnung vor äußeren Angriffen, etwa revolutionären Überwindungsversuchen oder Angriffen von anderen Ländern, zu verteidigen. Zum anderen aber auch die Funktion, die Gesellschaftsordnung vor Übergriffen der einzelnen Kapitalfraktionen zu beschützen. Dass die Interessen der einzelnen Kapitalfraktionen gegeneinander gerichtet sein können, liegt schon in der Natur der kapitalistischen Privatwirtschaft. Ein einzelner Kapitalist geht von Anfang an von seinem eigenen Interesse aus und steht in Konkurrenz zu anderen solchen Einzelinteressen, gegenüber denen er sich zu bewähren hat. Würde es keine dem übergeordnete Institution geben, würden es die einzelnen Kapitalfraktionen bald auf ein unmittelbares Kräftemessen ankommen lassen, wobei nur wenige Sieger daraus hervorgehen würden und das Prinzip des kapitalistischen Wirtschaftens in Frage gestellt wäre, wenn sich ökonomische Macht dann in unmittelbar politische Macht übersetzen würde. Dies verhindert der politische Staat, durch den Ökonomie und Politik formal voneinander getrennt sind. Der Staat als politische Institution steckt die Spielregeln fest, unter denen kapitalistisches Wirtschaften stattzufinden hat, und er hat dabei kein einzelnes ökonomisches Interesse vor Augen, sondern ein imaginäres Gesamtinteresse, über dessen konkrete Durchsetzung politisch gestritten wird. Es war in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft umkämpft, auf welche Weise sich diese übergeordnete Distanz etabliert, die die Bedingungen kapitalistischer Akkumulation insgesamt absichert. Das kann man etwa an der Geschichte der französischen Gesellschaft ablesen, die sich in Sachen bürgerlicher Vergesellschaftung und deren Geschichte oft als prototypisch heranziehen lässt. Nachdem die bürgerliche Klasse im Zuge der Revolution von 1789 sich auch als politische Macht etabliert hatte, brachen im darauf folgenden Jahrhundert in Frankreich ständige Kämpfe der einzelnen Fraktionen der bürgerlichen Klasse um die Staatsmacht aus, in denen die jeweilige Klassenfraktion auch den anderen bürgerlichen Fraktionen ihre Herrschaft aufzwingen wollte. Dies hat sich erstmals im Jahr 1871 geändert, und zwar im Angesicht eines großen Aufstandsversuches, nämlich der Pariser Kommune. Angesichts der revolutionären Bedrohung in Paris haben sich erstmals alle Klassenfraktionen, also der bürgerlichen Klasse, im Parlament zusammengeschlossen, um gemeinsam über die Niederschlagung des Kommuneaufstandes zu beraten. So hat sich die parlamentarische Form der bürgerlichen Interessensvermittlung durchgesetzt und sie hat sich als funktional und als Form so stabil herausgestellt, dass später sogar die Arbeiterbewegung im Parlament mitmachen durfte bei der bürgerlichen Interessensvermittlung, ohne dass dabei der Bestand der auf Privateigentum basierenden Ökonomie irgendwie in Frage gestellt worden wäre. Später haben sich zusätzlich noch weitere Formen der Interessensvermittlung um das Parlament herumgebildet. Zu den Parteien kommen die Verbände dazu, die Gewerkschaften und so weiter. Die können im Übrigen meistens nur dann eine Macht entfalten, wenn sie selbst auf irgendeine Weise an den Staat gekoppelt sind. Und ihre Ziele dürfen die Gesellschaftsordnung insgesamt auf keinen Fall in Frage stellen. Jetzt haben wir also den Staat, der sich einerseits gegen feindliche Übergriffe wehrt, sowie gegen Übergriffe einzelner Kapitalfraktionen. Man muss sich natürlich die Frage stellen, warum der Staat so gut mit dem Kapitalismus zusammengeht. Also warum die so gut zusammenpassen, warum der Staat zum Beispiel nicht einfach mal auf die Idee kommt, das Gesamtinteresse der Kapitalakkumulation, also dem entgegenzuhandeln oder so. Macht er nie. Was ich damit beantworten würde, dass die Existenzbedingungen des Staates die eben die kapitalistische Akkumulation ist. Aus der kapitalistischen Akkumulation, die ohne Staat immer krisenhaft verlaufen würde oder immer verläuft, zieht er einerseits seine Daseinsberechtigung, andererseits ist der Staat selbst auf den Erfolg kapitalistischer Akkumulation angewiesen, weil er sich nämlich ganz genau daraus finanziert. Man kann das also gut zusammenfassen, indem man sagt, der Staat stellt einerseits die Organisationsmittel der kapitalistischen Akkumulation zur Verfügung und er ist andererseits auf deren Funktionieren materiell angewiesen, da die kapitalistische Wertschöpfung die materielle Basis des Staates ist, also zum Beispiel durch Steuern. Jetzt muss man sich allerdings auch auf dieser analytischen Ebene fragen, okay, warum kommt der moderne Staat als ein Sozialstaat daher? Um diese Frage beantworten zu können, muss man der Frage nachgehen, wie sich das Lohnarbeitsverhältnis als Grundlage kapitalistischen Wirtschaftens überhaupt hergestellt hat. Am Beginn dieses Verhältnisses steht die ursprüngliche Akkumulation. Ursprüngliche Akkumulation bezeichnet die Zerstörung ursprünglicher Subsistenzwirtschaften, das heißt solcher Wirtschaftsweisen, in denen die Leute nicht in erster Linie für andere gearbeitet haben, sondern in denen sie sich mehr oder weniger selbst versorgen konnten. Durch die gewaltvollen Umbrüche, die der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft vorangegangen sind, wurden etwa massenweise Bauern enteignet und freigesetzt, die dann als Besitzlose in die Städte gewandert sind und dort als Arbeitskräfte zur Verfügung standen, deren Überleben nun davon abhing, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Im Laufe der Zeit hat sich aber herausgestellt, dass es nicht reicht, die Besitzlosen einfach sich selbst zu überlassen. Einerseits hat man festgestellt, dass das Elend der Arbeiterklasse für eine erfolgreiche Kapitalakkumulation selbst zu einem Problem werden kann, weil ein verwahrlostes, verwildertes und halbtotes Proletariat aber einen bestimmten Grad nicht mehr für die Anforderungen der Arbeit zu gebrauchen ist. Und andererseits hat man im Zuge der Ausdifferenzierung der kapitalistischen Industrie gemerkt, okay, wir müssen eine Infrastruktur herstellen, die es ermöglicht, Arbeitskräfte zu qualifizieren, damit die auch in den Stellen der Industrie eingesetzt werden können, die mehr erfordern als stumpfe Handgriffe. Aus diesem Grund hat sich innerhalb des Kapitalismus eine Struktur herausgebildet, die nicht selbst warenförmig funktioniert. Das Ausbildungswesen, alle Angelegenheiten, die mit Reproduktion zu tun haben, Strukturen, die gewissermaßen das Proletariat aktiv formen, um es in den Produktionsprozess einpassen zu können. Gleichzeitig hat es sich auch bald herausgestellt, dass die Arbeitslosigkeit, die von Anfang an zum Kapitalismus dazugehört hat, ebenfalls zu einem Problem werden kann. Arbeitslosigkeit ist aus kapitalistischer Perspektive einerseits eine ganz nützliche Angelegenheit. Das Reserveheer hält ständig eine große Zahl an billigen Arbeitskräften parat und es fungiert in seinem Elend als Drohung gegen diejenigen, die sich in Arbeit befinden und die darin vorgeführt bekommen, was mit ihnen passiert, wenn sie die Bedingungen der Lohnarbeit nicht akzeptieren. Die Arbeitslosigkeit ist aber dahingehend ein großes Problem für die kapitalistische Wirtschaft, weil die Arbeitslosen nicht der disziplinierenden Wirkung der Arbeit unterliegen. Wenn die Arbeitslosen sich selbst überlassen sind, dann entwickelt sich da tendenziell eine Masse, die auf die eine oder andere Weise zu einem Problem für die Ordnung wird. Aus diesem Grund ruft der Staat Institutionen ins Leben, die sich auch um die Arbeitslosen kümmern, sie kontrollieren, disziplinieren, die mit der Arbeitslosigkeit verbundenen Risikofaktoren minimieren und die Arbeitslosen unabhängig davon, ob sie später tatsächlich nochmal gebraucht werden, für ein Leben in Arbeit bereithalten. Der Sozialstaat zwingt überdies die einzelnen Kapitalfraktionen dazu, die von ihnen vernutzten Arbeitskräfte nicht gänzlich zuschande zu reiten, weil dies ebenfalls irgendwann den gesamten Akkumulationsprozess gefährden würde. Ich will also auch hier nochmal kurz zusammenfassen. Der Staat ist deswegen auch Sozialstaat, weil es notwendig ist, die Arbeitskräfte aktiv herzustellen und für den kapitalistischen Gebrauch zur Verfügung zu halten. Ich komme zum letzten Punkt, Hartz IV und Sozialstaat. Also ich will versuchen, das bisher Erarbeitete nochmal mit dem Problemkomplex Hartz IV zusammenzuführen. Dies zunächst erstmal, indem ich nochmal den historischen Faden aufnehme. Wir haben also nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem wirtschaftlichen Aufschwung auch einen ausdifferenzierten und stabilisierten Sozialstaat mit diversen Leistungen, die historisch bisher auf dem höchsten Niveau waren. Nun hat sich aber bald gezeigt, dass der wirtschaftliche Aufschwung kein auf Dauer gestelltes Wunder war. Spätestens ab den 70er Jahren sind überall in den westlichen Ökonomien Konjunktureinbrüche zu verzeichnen, die insbesondere mit den beiden Ölkrisen von 1973 und 1979-80 verbunden waren. Die damit einsetzenden Rezessionen haben in vielen Ländern dazu geführt, dass Industrie abgebaut und verlagert wurde, was den Effekt hatte, dass auch das Wunder der Vollbeschäftigung an ein Ende kam. Für Deutschland war im weiteren Verlauf der Geschichte dann vor allem 1989-90 nochmal mit Problemen verbunden. Einerseits konnte durch die Annexion der DDR kurzfristig ökonomische Macht stabilisiert werden. Andererseits hat die privatwirtschaftliche Abwicklung der vorher staatlich gelenkten DDR-Industrie enorm viele Leute freigesetzt. Das heißt, der Anschluss der DDR an die BRD hat auch zu einem enormen Anwachsen der Arbeitslosigkeit geführt. Überhaupt hat sich nun in den meisten westlichen Ländern das Phänomen der sogenannten Sockelarbeitslosigkeit etabliert. Das heißt, vorher war Arbeitslosigkeit ein vorübergehendes Symptom. Das heißt, es gab zwar immer eine gewisse Anzahl von Arbeitslosen, doch es hat sich dabei um Leute gehandelt, die vorübergehend vor das Problem gestellt waren, keine Arbeit finden zu können. Mit der Sockelarbeitslosigkeit ist nun der Umstand bezeichnet, dass es in vielen Ländern eine dauerhafte Zahl von Arbeitslosen gibt, die sich nicht vorübergehend in diesem Zustand befinden, sondern die permanent von sozialstaatlichen Transferleistungen abhängig sind und keine wirkliche Aussicht darauf haben, schnell wieder in Arbeit vermittelt zu werden. Das Problem war aber nun, diejenigen, die nun arbeitslos wurden, waren aus der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs daran gewöhnt, dass sich der Staat im Zweifelsfall um sie kümmert. Und sie hatten an den Staat relativ hohe Ansprüche, das heißt, sie waren an hohe Transferleistungen gewöhnt. Die Sockelarbeitslosigkeit wurde nun für den Staat zu einem finanziellen Problem. Wenn ich vorhin gesagt habe, das sozialstaatliche Versicherungssystem beruht auf einer Umverteilung des Lohns innerhalb der Arbeiterklasse, damit diese reproduktionsfähig bleibt, dann ist es logisch, dass diese Umverteilung problematisch wird, wenn immer weniger Leute sich in einem Lohnverhältnis befinden und dementsprechend von ihrem Lohn etwas abgezweckt werden kann. Aus diesem Grund laufen in der Politik eigentlich seit den 70er Jahren schon Debatten über die sogenannte Bedarfsinflation, also über den Umstand, dass immer mehr Leute bedürftig, also abhängig von staatlichen Leistungen werden und dies aber auch sehr selbstverständlich einfordern. Aus diesem Grund läuft die Debatte von politischer Seite eigentlich schon länger so, dass gefordert wird, dass die Leute ihre Ansprüche runterschrauben müssen. Diese Ansprüche waren offensichtlich lange Zeit so selbstverständlich, dass dahinter auch ein gewisser Druck stand und dass bis zur rot-grünen Koalition, also bis 1998, sich keine konservative Regierung getraut hat, solche krassen Einschnitte zu machen, wie es dann mit der Agenda 2010 und den Hartz-Reformen geschehen ist. Dafür war offensichtlich eine sozialdemokratische Regierung notwendig, bevor dann die Konservativen wieder das Heft übernehmen und den eingeschrittenen Weg geradlinig weitergehen konnten. Jetzt haben wir also Hartz IV und die Agenda 2010. Und ich würde jetzt nochmal zu der Frage zurückkommen, okay, ist Hartz IV eine Demontage des Sozialstaats? Wenn ich vorhin gesagt habe, das Sozialversicherungswesen immer zur Grundlage hat, dass die Leistungsempfänger sich nicht auf ein Leben mit diesen Leistungen einstellen sollen, dann ist es eigentlich logisch, dass auch die Höhe dieser Leistungen immer mal wieder korrigiert wird. Und ich würde sagen, das ist vor allem dann logisch, wenn wir noch die Information dazu nehmen, dass die Reallöhne in Deutschland seit den 90er Jahren am Sinken sind. In dieser Hinsicht wäre Hartz IV einfach eine Angleichung der Transferleistungen an sinkende Löhne. Ich hatte vorhin noch gesagt, dass Hartz IV in einer Ausweitung der Kontrolle besteht, dass der Staat also seine Zugriffsrechte immer weiter ausweitet und für Hartz IV-Empfänger sowas wie Kontogeheimnis und Unverletzbarkeit der Wohnung einfach wegfallen. Dann ist das zwar eine Veränderung, aber es passt wunderbar mit der Funktion des Sozialstaats zusammen, Leute, die aus dem Lohnarbeitsverhältnis rausfallen, zu kontrollieren. Hier weitet der Sozialstaat also ein Recht aus, das ihm schon immer zugekommen ist. Und auch wenn wir etwa den Umstand betrachten, dass Hartz IV eine enorme Vereinzelung der Betroffenen ausmacht oder dadurch charakterisiert ist, die einhergeht mit der Vereinzelung und Individualisierung der Arbeitsverhältnisse, etwa im Niedriglohn- oder Leiharbeitssektor, dann erinnere ich daran, was ich vorher als Eigenschaft des Sozialstaats beschrieben habe. Dass der Sozialstaat mit der Lohnarbeiterklasse als Ganzes rechnet, dass aber jeder Transferempfänger als Einzelner dasteht und zum Beispiel die Leistung als ein individuelles Tauschverhältnis erscheint. Und wenn wir die Zusammenlegung von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe nehmen, dann ist das vielleicht eine neue Weise, wie der Staat mit den Sozialkassen haushaltet. Es ist aber immer noch eine bestimmte Umverteilung eines Teils des Lohns der Gesamtarbeiterklasse und dementsprechend eine Funktion des Sozialstaats. Ich würde also sagen, die Hartz-Reformen bedeuten mitnichten einen Abbau des Sozialstaates. Wenn, dann sind sie ein Umbau des Sozialstaates. Hier werden auf neue Weise alte Funktionen des Sozialstaats erfüllt. In diesem Sinne ein kleiner Gruß, Sozialstaat, nein, danke an Franz Hahn. Ich würde auch noch mal kurz die Frage stellen, okay, was ist dann eigentlich das Neue an Hartz IV? Also wenn ich jetzt herausarbeite, okay, das sind eigentlich alles sozialstaatliche Funktionen, die Hartz IV auch erfüllt. Was ist dann das Neue? Ich würde hier vor allem drei Aspekte nennen, aber ich denke, das ist dann auch noch ein Punkt, also wo wir drüber diskutieren sollten und wo ihr noch andere Aspekte mit dazu tragen könnt. Und vielleicht sind da auch noch einige Aspekte in dem letzten Vortrag mit Marcel Kalvers besser ausformuliert worden. Erstens, Hartz IV legt Zeugnis davon ab, dass wir uns zum ersten Mal in der Geschichte in einer Situation befinden, in der Arbeitslosigkeit für die davon Betroffenen kein vorübergehendes Problem ist, sondern dass ein großer Teil der Arbeitslosen gar nicht damit zu rechnen hat, wieder eine Arbeit zu finden. Der Sozialstaat rechnet mit diesem Faktor, das heißt, er versucht, einen Umgang mit der Tatsache zu finden, dass von einer Vollbeschäftigung realistisch nicht ausgegangen werden kann. Dass der Staat das weiß und dass er gar nicht realistisch damit rechnet, die Arbeitslosen wieder in Arbeit zu bringen, das wird zum Beispiel deutlich an den Ich-AGs oder an den 1-Euro-Jobs. Hier werden Tätigkeitsbereiche geschaffen, die aus Perspektive der Kapitalakkumulation überhaupt nicht produktiv sind. Das heißt, es geht hier um reine Beschäftigungstherapie. Es geht darum, dass die Leute, die nun einmal keine Arbeit finden, schlichtweg trotzdem etwas zu tun haben, damit sie weiterhin der disziplinierenden Wirkung der Arbeit unterliegen. Zu diesem Faktor der Sockelarbeitslosigkeit will ich nur noch ganz kurz ein Stichwort sagen. Ich finde, an Hartz IV wird besonders der widersprüchliche Charakter der kapitalistischen Wirtschaftsweise deutlich. Hier wird durch die Produktivkraftentwicklung notwendige Arbeitszeit enorm verkürzt. Das heißt, eigentlich würde im Gesamtmaßstab Zeit frei werden, um sich mit anderen Sachen als mit Arbeiten zu beschäftigen. Das kann der Kapitalismus in seiner Logik nicht zulassen. Und für die Leute, die eigentlich nicht arbeiten müssten, wird dieser Umstand zu einem Unglück. Wie bescheuert ist das denn? Zurück zu der Frage, was ist neu an Hartz IV? Ich würde sagen, zweitens ist die Ideologie neu, mit der Leute zum Arbeiten getriezt werden. Während es vorher üblich und auch im gesamtgesellschaftlichen Klima anerkannt war, dass die Arbeiter kollektiv Anforderungen an den Staat stellen, ist es nun so, dass der Staat sagt, und das ist, denke ich, in tausend Debatten präsent, du bist für deine Situation allein verantwortlich und wenn du versagst, dann hast du dir selber das zuzurechnen. Wenn du wieder in Arbeit kommen willst, dann schaffst nur du alleine das. Eine Anforderung zu stellen und sich abzustützen, das ist seit Hartz IV eine verpönte Sache. Und ich würde zuletzt eine dritte Neuerung nennen. Ich hatte vorhin gesagt, der Sozialstaat ist in gewisser Weise die Anerkennung der Arbeiterklasse als politische Macht, um diese Macht gleichzeitig zu entschärfen und zu integrieren. Ich würde sagen, dass Hartz IV ein sozialstaatliches Projekt ist, bei dem diese integrative Anerkennung der Arbeiterklasse zunehmend wegfällt. Das heißt, der Staat testet ein Handeln aus, das auf eine Kalkulation mit dem Machtfaktor Arbeiterklasse zunehmend verzichtet. Und es sieht so aus, dass die Arbeiter tatsächlich keine Machtmittel gegen diesen Angriff mobilisieren. Warum das so ist, das wäre auch ein Diskussionsthema. Ich komme jetzt zu einem Abschlussstatement. Ich würde sagen, wenn wir eine richtige Kritik an Hartz IV formulieren wollen, die auch eine praktische Perspektive hat, dann müssen uns folgende Punkte vor Augen stehen. Erstens, ein Angriff auf die Arbeitslosen ist immer auch ein Angriff auf die Leute, die sich in Lohnarbeit befinden und umgekehrt. Der Staat rechnet immer mit der Lohnarbeiterschaft als Ganzen und Rechnungen mit Transferleistungen betreffen auch immer die Leute, die noch in Lohnarbeit sind. Etwa, weil sich der Druck auf die Lohnarbeiter erhöht, wenn sie sehen, was sie erwartet, wenn sie rausfallen oder einfach, dass Lohnuntergrenze und die Höhe der Transferleistung immer zusammenhängen und zusammen reguliert werden. Zweitens, ich finde, aus der Geschichte des Sozialstaats ist außerdem zu lernen, sowohl für revolutionäre Ziele als auch für das Ziel, die Lebensbedingungen hier und jetzt zu verbessern, ist es von Vorteil, wenn die Arbeiterklasse sich autonom und unabhängig vom Staat organisiert. Ich finde, Hartz IV ist das Ergebnis davon, dass die Arbeiter auf eine eigenständige Organisierung verzichtet haben und sich in den Staat haben integrieren lassen, bis zur Kenntnislosigkeit der Klasse an sich. Und drittens würde ich sagen, eine Kritik wird dann richtig und auch umfassend und radikal, wenn sie dazu in der Lage ist, einerseits die Verschlechterung der Reproduktionsbedingungen der Klasse zu kritisieren, etwa durch Kürzung von Transferleistungen, aber andererseits auch eine grundlegende Kritik an der Institution des Sozialstaats beizubehalten. Ja, soweit erstmal.